Warbeck von Friedrich von Schiller. Entwurf zweiter Aufzug. Erstens. Der zweite Akt fängt gleich damit an, dass Warbeck die übernommene Fürstenrolle verwünscht und sich Mut macht, sie fortzuspielen. Welches Elend, ein Fürst zu sein, aber vorwärts, du hast es angefangen, vollende. Er fordert seine Hofdiener, sie lassen sich's zwei-, dreimal sagen, eh sie kommen, tun ihren Dienst lässig und mürrisch und schätzen ihn gering. Wie seine Geduld reißt, so muß er Insolenzien hören. Diese schlechte Begegnung erfährt er nicht etwa, weil man ihn als Betrüger kennt, sondern bloß, weil man ihn für einen armen, hilflosen Prinzen hält. Aber es gibt auch unter seinen Dienern einen, der ihm in die Karte sieht und sich deswegen alles gegen ihn herausnimmt, weil er ihn für seinesgleichen, ja für schlechter hält. Warbeck will gegen diesen Letzten sein Ansehen behaupten, er kommt in den Fall, ihn strafen zu müssen. Die Diener Warbecks, Erichs und der Herzogin streiten unter sich und jene müssen von diesen sich verachten lassen. Eine Antichambre-Szene. Warbeck kommt dazu, sein Kammerdiener beschwert sich bei ihm und will ihm nicht mehr dienen. Einer seiner Diener glaubt einem wahren und nur armen Prinzen zu dienen, ein anderer aber hält ihn für einen Betrüger und lässt es ihn fühlen. Der Letzte verteidigt ihn aber viel lebhafter gegen die Lästerzungen, da der Erste sich bloß darüber desoliert, dass sein Herr verachtet wird. Die Bedienten, wenigstens einer davon, können öfters in dem Stück vorkommen. Der Haushofmeister der Herzogin bringt einem Offizianten des Warbeck das Geld, welches ihm ausgesetzt worden. Er gibt es mit mauvais grâce und schilt über den Aufwand. Warbeck hat nie genug und gibt als sein Fürst weg. Der Offiziant, der seine Kasse führt, verteidigt seinen Herrn und hält mit Eifersucht über seine Ehre, muß aber viele Kränkungen erfahren. Zweitens. Warbeck kommt dazu im Gespräch mit Belmont und macht der Antichambre-Szene ein Ende. Belmont macht auch einen kleinen Tyrannen gegen Warbeck und sieht auf ihn herab. Sein Betragen gegen denselben ist trocken, kurzweg und hat etwas Stolz, Ministerielles. Man will ihn nach Schottland schaffen, eigentlich nur, um ihn los zu sein. Ihm wird befohlen, dass er seine Abreise deklarieren soll. Warbecks Szene mit einem seiner Diener, der ihm klagt, dass er seines Herrn wegen viele Kränkungen auszustehen habe, dass er sich schlagen müsse. Monolog des Kammerdieners, worin er sich vornimmt, dem Warbeck den Dienst aufzukünden. Warbeck kommt dazu, aber jener fühlt unwillkürlich eine gewisse Ehrerbietung. Warbeck will einen seiner unverschämten Hofdiener zur Strafe ziehen und fordert deswegen die übrigen der Reihe nach auf, aber diese alle sind störrig und grob. Der Haushofmeister kommt dazu und verweist sie zu ihrer Pflicht. Szene Warbecks mit diesem Haushofmeister, der auch Belmont sein kann. Wie sich Warbeck über die Kränkung beklagt, die ihm erwiesen werde, sagt Belmont, ein, Worte fehlen, wie ihr muß keine so kitzligte Haut haben, er muß etwas vertragen können. Es ist darzustellen, wie der Betrüger außer den Momenten der Repräsentation in eine völlige Nullität übergeht. Er ist bloß wie ein Geräte, heilig, solange es bei Aufzügen dient, und ganz nichts, wenn die Parade vorbei ist. Diese Bemerkung kann er selbst machen, aber gerade in solchen Momenten tritt der Charaktergehalt des Betrügers ein. Wir wollen euch Respekt bezeugen öffentlich, sagt die Livree, aber unter vier Augen ist's was anders. Was ist das? Ruft er. Warbeck verliert die Geduld und will den Unverschämten in den Stock werfen lassen. Einer seiner Edelknaben, der von sehr hohem Geschlecht ist, sieht stolz auf ihn herab. Warbeck sieht sich unter seinen Leuten nach einem Freund um und findet keinen. Ein einziger treuherziger Kerl, der ihn für den wahren York hält, zeigt ihm auf eine naive Weise, dass ein Bettelprinz eine dürftige Figur spiele. Warbeck kommt dazu, wenn die dreierlei Dienerschaft beisammensitzt. Sie stehen nicht einmal vor ihm auf, und als er ihnen ihre Unverschämtheit verweist, so sagt einer, sie hätten Befehl, ihn öffentlich zu respektieren, aber unter vier Augen sei's was anders. O elendes Schicksal, ruft er aus, da ich noch der vorige unbedeutende Mensch war, da war mein Wille mein, da hatte ich Freunde, da wurde mir Liebe zuteil, da genoss ich um meiner selbst willen Achtung und Ehre. Was habe ich jetzt? O, ich will sie zerreißen, diese Fesseln. Und nun kommt die Gesandtschaft der Prinzessin, welche ihm Unterstützung anbietet. Er ist der Herzogin vor der Welt der Nächste, unter vier Augen der Gleichgültigste. Hiebei bemerkt er, wie es ihr doch nur möglich sei, gar nichts für ihn zu fühlen und sich doch vor der Welt den Schein der innigsten Zärtlichkeit zu geben, ob nicht wenigstens die Gewohnheit zu scheinen ein Wohlwollen für ihn bei ihr erwecken könne, ob nicht bloß die Gewalt der Verstellung ihr etwas von Gefühlen aufnötige, welche sie heuchle. Aber er bedenkt nicht, dass Verstellung ihr Element ist. Sie kann sich auf einmal alle Last der Verstellung erleichtern und den Schein der Wahrheit aufs Höchste treiben. Sie schenke mir ihr Herz, sie habe für mich die mütterlichen Gesinnungen wirklich, die sie vor der Welt zu bekennen sich auferlegte. Sie vergesse, wer ich war, sie nehme mich an zu ihrem Neffen, und ich will es sein, ich will freudig alle Gefühle der Dankbarkeit, der Ehrfurcht, der Pietät für sie annehmen, und die Wahrheit wird mir einen Schwung geben, den keine Macht der Verstellung je hervorbringen kann. Kann alle die Liebkosung, die sie mir vor der Welt erzeigt, kein Wohlwollen für mich in ihrem Busen aufwecken? Ich trage das Angesicht ihres Geschlechts, sie findet in meinen Zügen ihren Verwandten, glaube sie doch ihren Augen, die äußere Bildung wird der Ausdruck der innern Gesinnung sein. Ich fühle, dass ich ihr nicht fremd bin, mit dem Namen, den ich annahm, habe ich wirklich ein kindliches Pflichtgefühl für sie angenommen, Und wenn sie mich vor der Welt umarmt, wenn ich ihre Hand mit meinen Tränen netze, so sind es wahre Tränen und mein Herz ist mit dabei. Ich soll ein Fürst sein, ich soll ihresgleichen und soll ihres Geschlechts erscheinen, aber ein Fürst und Jörg muß sich fühlen können, er muß mit Mut und Zuversicht in seinen Busen greifen. Sie befreie mich von allem, was mich einengt, erniedrigt, zu Boden drückt. Sie lasse mir das Herz groß werden, so werde ich scheinen, weil ich bin. Aber das Gefühl der Lüge und des Nichts, das sie in mir ewig wach erhält, ertötet allen Mut. Ich habe meinen vorigen Stand weggeworfen wie ein fremdes Kleid. Ich habe ihr, aber sie nicht mir Wort gehalten. Ich spiele nicht bloß die Person ihres Neffen, nein, ich denke, ich darf es sagen, wie er denken würde. Ich fühle sein Herz in meiner Brust, wie ich seine Züge an mir trage. In eben dieser Szene mit Belmont beklagt er sich über die schändlichen Aufträge, die man ihm gebe. Er soll den englischen Flüchtlingen ihr Geld abschwatzen, ihre Redlichkeit hintergehen. Er soll noch andere Unwürdigkeiten ausüben. Er bittet, ihm die schwersten Abenteuer aufzulegen, aber ihn mit Schändlichkeiten zu verschonen. Selbst das Wiederholen seiner fabelhaften Geschichte ist ihm peinlich. Herzogin bittet den Warbeck öffentlich, aus vorgeblicher, zärtlicher Bekümmernis, Brüssel nicht zu verlassen. Privatim lässt sie ihm seine Abreise befehlen. Er soll den guten Willen und den Beutel des Hereford benutzen. Er soll an den Hof des schottischen Königs gehen. Warbeck strebt zwar selbst aus Brüssel weg, aber die Liebe zur Prinzessin hält ihn zurück. Er möchte nur einmal eine Erklärung mit ihr haben und weiß nicht, wie er an sie kommen soll. Sie selbst ist's, welche einen Weg zu ihm ausfindet. Seine Liebe zur Prinzessin macht ihn vor der Herzogin zittern. Er weiß, dass er alles von ihrem Zorn zu fürchten haben würde, wenn sie seine Neigung entdeckte. Prinzessin kennt den befehlshaberischen Sinn ihrer Tante aus eigner Erfahrung und bedauert deswegen den Warbeck. Fräulein von Megen ist die Dame de Nœud der Prinzessin, denn diese braucht eine Freundin und Mittelsperson. Ein Gärtnerknabe bringt dem Prinzen ein Bouquet, darin ist ein Brief der Prinzessin. Er ist ganz glücklich durch diesen Beweis ihrer Neigung. Er ist auf dem Gipfel der Hoffnung. Der Gärtnerknabe ist ein verkleidetes Mädchen, der Prinzessin attachiert. In dieser süßen Stimmung, wo er sich selbst vergisst, wird er auf eine schmerzliche Art an seine Rolle erinnert. Warbeck darf keinen Vertrauten haben, und die Prinzessin mag sich auch niemand anvertrauen. Sie dürfen aber auch kein Tête-à-tête haben als im vierten Akt, und doch müssen sie sich zusammen verstehen, gegeneinander offenbaren. Stanley wendet sich an Warbeck selbst, um zu versuchen, ob er ihn nicht bereden kann, seine Rolle aufzugeben und sich dem König von England in die Arme zu werfen. Er weiß einen Teil von Warbecks Geschichte. Dies gibt Gelegenheit, diese zu exponieren. Er weiß, dass er durch Künste und zum Teil durch Zwang hineinbetrogen und getrieben worden, dass er durch das Verhältnis gedrückt wird. Er trifft wirklich das Wahre, Aber Warbeck ist zu sehr Jörg, um nicht jedes Bündnis mit den Lancasters zu abhorrieren. Dieser Erbhaß gegen Lancaster und zum Teil die Liebe zur Prinzessin machen ihn taub gegen die sehr annehmlichen Vorstellungen Stanleys. Und wenn ich auch Yorks niedrigster Diener wäre, so sollte doch jedes Haar in mir gegen Lancaster aufstehen. Stanley kommt nachher im vierten Akt, wenn der wahre York da ist, wieder. Diese Szene mit Stanley erweckt eine günstige Meinung von Warbeck, weil man sieht, wie er verführt worden, auch dadurch, weil er nicht nachgibt und fest bleibt.